Armen neue IRA weiter Bombenanschläge verüben und vor allem die Polizei in Nordirland im Visier haben. Zumeist gehen diese Anschläge glimpflich aus. Nordirland ist heute weit von dem Terror früherer Jahrzehnte entfernt. Die Explosion gestern zeigt aber, wie brüchig der Frieden in Nordirland ist. Sie macht auch klar, warum die Frage der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland bei den Brexit-Verhandlungen eine so große Rolle spielt. Die Frage, wie der Friedensprozess erhalten werden kann, wenn diese Grenze zu einer EU-Außengrenze wird. Und das waren die wichtigsten politischen Themen des Tages an diesem Sonntagabend. Damit geht SWR 2 aktuell zu Ende. Die Zeit, es ist 18.20 Uhr. SWR 2, Hörspiel am Sonntag. Der Toupet-Künstler heißt das heutige Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Nikolai Leskow. Bearbeitet hat sie Günther Eich. Leskow, der von 1831 bis 1895 lebte, ist der unübertroffene Geschichtenerzähler der russischen Literatur. Er erfand die seltsamsten Schicksale aus einem schier unerschöpflichen Vorrat an Erlebnissen und Begegnungen mit Menschen, die er während seiner Tätigkeit als Handlungsreisender kennenlernte. Doch lange Zeit war Leskow im eigenen Land und auch im Ausland fast vergessen. So schrieb Thomas Mann in seinem Geleitwort zu einer 1921 erscheinenden Anthologie mit russischen Erzählungen über Leskow: Sein Name wird wohl den meisten Lesern bis heute unbekannt geblieben sein, wie er es auch mir geblieben war, bis ich kürzlich eine Erzählung, der Toupet-Künstler, von ihm las, die ersten Ranges ist. Titelgebender Held in Der Toupet-Künstler ist Arkadi Iljitsch, ein Genie unter den Schminkmeistern und Friseuren. Er allein versteht es, dem Gesicht des Grafen Kamjenski Würde zu verleihen. Denn der Graf besitzt zwar an Macht und Reichtum, was sich ein Mensch nur wünschen kann, hat aber ein Gesicht, das mehr dem eines Tieres als eines Menschen ähnelt. Eifersüchtig ist er darauf bedacht, dass kein Mensch sonst von Arkadi bedient wird. Als das Schicksal es anders will und Arkadi sogar das Liebesabenteuer des Grafen zerstört, verstößt ihn dieser zu den Soldaten, erniedrigt seine Braut und beraubt ihn jeder Zukunft. Doch die Liebe scheint stärker zu sein, Arkadi kehrt geehrt und mit Geld wieder die Braut zu lösen. Sie hören eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1954 in der Regie von Frenze Roloff. Ich bin Graf Nikolai Michailowitsch Kamjenski. Mein Schloss steht in Oriol, in einem Park, der groß genug für einen Großfürsten wäre. Mir gehört alles Land, nördlich bis Suchenitschi, südlich bis Kursk. Ich habe Pferde, Viehherden, Wälder mit Bären, Rehen, Hirschen und Wildschweinen, Sümpfe mit Bekassinen und Wildenten, Karpfenteiche, Meierhöfe. Ich weiß nicht, wie viele Menschen für mich arbeiten. Ich habe einen Inspektor, der das alles für mich weiß und alle Leibeigenen in einem Buch eingetragen hat. Es gehören alle Arten von Handwerkern dazu. Müller, Schmiede, Köfer, Metzger, Bäcker, Friseure. Aber auch Musiker, Tänzer und Schauspieler. Denn ich habe mein eigenes Theater, es fehlt mir ja nichts. Was mich freilich erbost, ist mein Gesicht. Es ähnelt weniger dem eines Menschen als dem eines Tieres. Nun, ich habe auch jemanden, der es versteht, meinem Gesicht wenigstens für einige Zeit einen menschlichen Ausdruck zu geben. So sehe ich würdiger aus als mancher andere, wenn ich abends in meiner Loge sitze. Der das versteht, bin ich. Arkadi Iljitsch, der Toupet-Künstler. Weil dem Gesicht des Grafen Würde fehlt und ein kühner kriegerischer Ausdruck, wie er ihn sich wünscht, muss ich als Leibeigener mein ganzes Leben lang zu Hause sitzen, ohne einmal Ausgang zu haben oder eine Kopeke in der Hand zu sehen. Denn der Herr wünscht nicht, dass sich noch andere meiner Fähigkeiten bedienen können und von mir rasiert, frisiert und geschminkt werden. Deshalb muss ich mich auch zu jeder Stunde im Ankleidezimmer des Grafen aufhalten und darf das Haus nur verlassen, wenn ich im Theater zu tun habe. Das ist eine gewisse Ausnahme von den strengen Vorschriften des Grafen. Ich habe seine leibeigenen Schauspieler zu frisieren und zu schminken. Wenn es eine Schauspielerin ist, so darf ich nicht allein mit ihr sein. Das wäre mir gleich. Aber bei Luba Anisimovna ist es mir leid.